2. Hallo Claudia, hier ist Anna. Du, Claudia, leider muss ich meine Einladung zum Abendessen heute Abend verschieben. Unser Jens ist krank. Wir gehen jetzt sofort zum Arzt. Hättest du am Wochenende Zeit, dann ist er bestimmt wieder gesund. Ruf mich an. Danke und bis später. Anna. Hallo Claudia, hier ist Anna. Du, Claudia, leider muss ich meine Einladung zum Abendessen heute Abend verschieben. Unser Jens ist krank. Wir gehen jetzt sofort zum Arzt. Hättest du am Wochenende Zeit, dann ist er bestimmt wieder gesund. Ruf mich an. Danke und bis später. Anna.